Ganja Bros, welcome to West End, Barcelona. We're listening live to the only, the best, 91.4 FM, Contraband, Niemandsland. Say your respects and listen out with your ears. Be humble, be safe. Let's bring it up. Good evening! Welcome to the Land of Hope and Dreams Tour. The mighty E Street Band is here tonight to call upon the righteous power of art, of music, of rock and roll in dangerous times. In my home, the America I love, the America I've written about, that has been a beacon of hope and liberty for 250 years, is currently in the hands of a corrupt, incompetent, and treasonous administration. Willkommen im Land der Hoffnungen und Träume. Die mächtige E Street Band ist heute Abend hier, um die aufrechte Macht von Kunst, Musik und Rock'n'Roll in gefährlichen Zeiten zu beschwören. Meine Heimat, das Amerika, das ich liebe, das Amerika, über das ich geschrieben habe, das 250 Jahre lang ein Leuchtfeuer für Hoffnung und Freiheit gewesen ist, befindet sich im Moment in Händen einer korrupten, inkompetenten und verräterischen Regierung. Das ist die Stimme von Boss Bruce Springsteen vor zwei Tagen in Manchester auf seiner aktuellen Tournee, auf seiner World Tour. Willkommen im Niemandsland. Sein Geld, doch das regelt den Markt. Königen und die großen Schiffe, die preschen mit dem Vorhang. Und die kleinen Boote versinken leise im Ozean. Er hatte einmal gesagt, die schlimmsten Feinde der Armen sind andere Arme, die glauben, sie wären reich. José Pepe Mujica ist tot. Pepe Mujica hat der Welt viel geschenkt, sagt Frau Carmela Negrete in einem Nachruf in der Jungen Welt vom gestrigen 15. Mai. Seine Leichtigkeit, fährt sie fort, und sein Einsatz für mehr Gerechtigkeit werden fehlen. José Pepe Mujica wurde 1935 als Sohn eines Nachfahren spanischer Einwanderer in Uruguay geboren. Nach dem frühen Tod des Vaters wuchs er in einfachen Verhältnissen auf, wurde Gemüsebauer und Florist, ein Beruf, den er bis zum Schluss ausübte. 2015 reiste er ins Baskenland, die Heimat seiner Vorfahren mütterlicherseits, und sagte dort: Sie müssen es wirklich schlecht gehabt haben, um dieses Paradies hier zu verlassen. Am Dienstag verstarb Mujica, nur eine Woche vor seinem 90. Geburtstag, an einer Krebserkrankung in seiner Chacra, seinem bescheidenen Landhaus in der Nähe der Hauptstadt Montevideo. Der frühere Guerrero regierte das Land als Präsident von 2010 bis 2015 mit dem linken Frente Amplio, stets ohne Prunk, dafür mit Überzeugung. Bekannt wurde er weltweit als der ärmste Präsident der Welt. Doch er selbst sagte dazu: Besser leben heißt nicht mehr haben, sondern glücklicher sein. Mujica war der Präsident der Aphorismen. Seine Lebensweisheiten waren keine Phrasen, sondern tief empfundene, erlebte Wahrheiten. Arm ist nicht, wer wenig hat, sondern wer viel will. Oder: Man kauft Dinge nicht mit Geld, sondern mit der Zeit, die man aufwendet, um dieses Geld zu verdienen. Deshalb spendete er den Großteil seines Präsidentengehalts, wollte seine Residenz für Obdachlose öffnen und sagte oft: Ich lebe mit dem Nötigsten, damit mich die Dinge nicht meiner Freiheit berauben. Pepe, ein Kosename für José auf Spanisch, wusste, was es bedeutet, unfrei zu sein. 13 Jahre verbrachte er in Isolierhaft, wurde unter der Militärdiktatur, die bis 1985 andauerte, gefoltert. Die schlimmste Einsamkeit ist die, die wir in uns tragen, sagte er in Interviews und rief dazu auf, im Inneren nach dem besseren Ich zu suchen. Er empfinde keinen Hass gegenüber anderen Menschen, sondern glaube an die Kraft des Menschlichen. Macht verändert Menschen nicht, sie zeigt nur, wer sie wirklich sind. Als junger Mann schloss er sich der städtischen Guerilla Tupamaros, MLN, an. Sie verübten politisch motivierte Entführungen, führten Umverteilungen von Lebensmitteln an Arme durch und finanzierten sich durch Banküberfälle und Waffenraube. Doch Mujica verwandelte seinen Kampf in einen politischen Weg der sozialdemokratischen Verständigung. Vielleicht irre ich mich, denn ich irre mich oft, aber ich sage, was ich denke. Er verstand Politik als Berufung. Politik ist kein Zeitvertreib, kein Beruf zum Geldverdienen. Sie ist eine Leidenschaft mit dem Traum, eine bessere, soziale Zukunft zu schaffen. In seiner Amtszeit wurden Meilensteine erreicht. Die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen und der gleichgeschlechtlichen Ehe sowie die Regulierung des Marihuana-Marktes. Wer Geld liebt, soll sich von der Politik fernhalten, sagte Mujica und prägte damit nicht nur Uruguay, sondern auch das gesellschaftliche Imaginäre weit über das Land hinaus. Mit Einfachheit, Konsequenz, Menschlichkeit. Den kapitalistischen Konsumwahn kritisierte er scharf. Wenn wir alle wie ein durchschnittlicher Amerikaner konsumieren wollten, bräuchten wir drei Planeten. Mit dem Ende seiner Präsidentschaft gründete er eine Berufsschule auf seinem Acker, um jungen Menschen das Gärtnern zu vermitteln. In der Dokumentation El Pepe, ein Leben an höchster Stelle, von Emir Kusturica, sprach er darüber, dass er gerne Kinder gehabt hätte. Die Diktatur raubte ihm und seiner Partnerin Lucia Topolansky diese Jahre. Das Paar blieb kinderlos, aber Mujica suchte immer den Austausch mit der Jugend. Einer seiner letzten öffentlichen Auftritte war beim 40-jährigen Jubiläum der Rückkehr zur Demokratie in Uruguay am 1. März. Nun, mit seinem Tod, trägt ein ganzes Land schwarz. Die Regierung rief 3 Tage Staatstrauer aus. Am Mittwoch Ortszeit sollte der Sarg zur Totenwache im Salón de los Pasos Perdidos im Nationalparlament überführt werden. Neben anderen progressiven Persönlichkeiten kündigte der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva an, persönlich von Pepe Abschied nehmen zu wollen. Dessen Vermächtnis bleibt. In seinen Worten, in seiner Haltung. Es ist ein Unterschied, ob man lebt, weil man geboren wurde, oder ob man für eine Sache lebt. Adios, Pepe Mujica. Hasta siempre. Auch wir im Niemandsland haben die Fahne auf Halbmast gehisst. Unos ojos estoy viendo, por esos ojos me muero, soy libre, soy bueno y puedo querer. El odio termina estupidizando, el odio es ciego como el amor, pero el amor es creador y el odio nos destruye. Todos debieran de llegar a la universidad, pero eso requiere que haya más justicia en nuestro mundo. Y el ser universitario no es sentarse en los bancos de la universidad, es enamorarse del conocimiento. Si aspiráramos en esta humanidad a consumir como un americano medio promedio, son imprescindibles 3 planetas para poder vivir. Me han dicho que tienen dueño. Y así con dueño los quiero, soy libre, soy bueno y puedo querer. Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Weißer Braten hat am Himmel festgemacht. Wir warten, dass sie weiterziehen. Und wieder ist ein Stündchen rumgebracht. Wer sich zuerst bewegt, macht die nächste Runde klar. Mann, Dank, Tag. Alter 100-Mark-Schein hat sich aus dem Staub gemacht. Wir warten, dass er wiederkommt. Und wieder ist ein Stündchen rumgebracht. Wer sich zuerst bewegt, macht die nächste Runde klar. Dass es witzig wird. Und wieder ist ein Stündchen rumgebracht. Wer sich zuerst bewegt, schenkt ihm einen Mann. Mann, dann. Tag. Als ich in ein Schaf verliebt, der Wind hat darauf seinen Hund gemacht. Und wieder ist ein schwerer Tag vollbracht. Wer sich zuerst bewegt, macht die ganze Rechnung klar. Shaking all over. Die 1960er Jahre zwischen Kommerz und Rebellion. Zurück in die 1960er. Zu Beginn des Jahrzehnts war es noch selbstverständlich, dass deutsche Musiker und Musikerinnen auf Deutsch sangen. Alles andere wurde als Abweichung von der Norm wahrgenommen. Wie in den 50er Jahren dominierten Schlager mit Fernwehmotiven und schnulzige Liebeslieder die Hitparaden. Der Rock'n'Roll war im Wesentlichen in deutschsprachigen und entschärften Versionen wie etwa denen von Peter Kraus in Deutschland angekommen. Was die englischsprachigen Originale anging, so blieb es für deutsche Jugendliche bis zur Mitte des Jahrzehnts schwierig, in ihren Genuss zu kommen. Abgesehen von den Soldatensendern AFN, American Forces Network, und BFN, British Forces Network, war Rock'n'Roll im deutschen Radio nicht zu hören. Lediglich der WDR gab dem früheren BFN-Moderator Chris Howland alias Heinrich Pumpernickel eine eigene Sendung, um Platten von Elvis Presley und Bill Haley zu spielen. In den Schallplattenläden fanden sich nur kleine Ecken mit Platten aus der Rubrik englische Musik. Jugendliche, die sich von ihrem Taschengeld dort eindeckten, saßen abends mit ihren Eltern im Wohnzimmer, um unter strafenden Blicken und begleitet von angewiderten Kommentaren die Negermusik, Hottentottenmusik oder, wie es in meinem eigenen Elternhaus hieß, das englische Gejaule auf dem einzigen Plattenspieler im Haus abzuspielen. Die Inhalte waren für viele nach wie vor rätselhaft. In der Elterngeneration sprach und verstand kaum jemand Englisch. Und auch bei den Teenagern war dies noch nicht selbstverständlich. Flächendeckender Englischunterricht setzte sich an deutschen Schulen erst in den 1960er Jahren durch. Bei den meisten Hörern und Hörerinnen haperte es schon an der richtigen Aussprache der Songtitel. Rüdiger Blömecke zitiert in seinem Essay »Der Anfang vom Untergang des Abendlandes, wie die Rockmusik nach Deutschland kam« von 1998 ein Rundschreiben der Werbeabteilung des Musiklabels Deutsche Grammophon an die Schallplatten-Einzelhändler aus dem Jahr 1961. Darin wurde folgender Aussprachehinweis gegeben. »In dieser Woche erscheinen die folgenden Titel. Brenda Lee«, dann die phonetische Umschreibung. »Brenda Lee«, »I'm sorry«, »I'm sorry«, Umschreibung, »That's all you gotta do«, dann die phonetische Umschreibung, »That's all you gotta do«, Del Shannon mit R geschrieben und Doppel-N und so weiter, »Runaway«, »Runaway« mit Doppel-N auch wieder und Ä umlaut I, »Connie Francis«, »Connie Francis« mit Z und Doppel-S geschrieben und so weiter und so weiter. Bis Mitte der 1960er Jahre wurden, wie bereits erwähnt, viele englischsprachige Titel auch auf Deutsch eingesungen, nicht zuletzt von den Beatles. Doch die vier Briten waren auch die erste Band, deren Originalaufnahmen in Deutschland mehr Erfolg hatten als die deutschen Versionen. Mit den Beatles begann sich etwas zu verändern. »Die Not hat ein Ende, die Zeit der Dorfmusik ist vorbei«, so lautete die Reklameparole, mit der am 13. April 1962 der Star-Club auf der Hamburger Reeperbahn eröffnet wurde. Mit Dorfmusik war der deutsche Schlager gemeint. Die neue Zeit nun sollte vom Rock'n'Roll und Beat geprägt sein. Die US-Künstler Little Richard, Bill Haley und Gene Vincent traten im Starclub auf, auch die Everly Brothers und Jerry Lee Lewis. Und die damals noch kaum bekannten Beatles gaben hier ihre ersten Konzerte. Wenig später schon war hier die erste deutsche Beatband zu sehen, die sich am musikalischen Stil und am Auftreten der Beatles orientierte und selbst auf Englisch sang. The Rattles aus Hamburg gewannen 1962 im Starclub den ersten Wettbewerb als beste Beatband aus Deutschland. So, und jetzt möchte ich euch die nächste Band vorstellen. Es sind die Rattles. Ihr wisst sicherlich, nach Achims Fortgang, sie sind übrigens noch dicke Freunde. The Rattles, The Lords, The Yankees und The Rag Dolls. Beatles-Epigonen mit Rock-Attitüde. Ihre Namen nannten The Rattles der Metaphorik des Rock'n'Roll entlehnt. Wenn der Körper rasselt, dann befindet er sich in sexueller Erregung. So findet man es in dem von Bill Haley und Elvis Presley populär gemachten Stück Shake, Rattle and Roll und auch in Songs wie Rattle My Bones der Gruppe The Jody Mars aus dem Jahr 1957. Dass das deutsche Publikum verstand, was gemeint war, ist zu bezweifeln, aber die Musik war deutlich genug. Die englischen Texte der Rattles waren dabei so einfach gehalten, dass sie sich auch Menschen ohne Englischkenntnisse erschlossen. In ihrem ersten Hit La La La La La heißt es beispielsweise Come on and get your soul, are you ready to go now, come on and get your girl, now she's all ready to go, la la la la la la la la la la la la. Was Get Your Soul bedeutet und dass ein Mädchen all ready to go ist, kann man erahnen. Was hingegen mit La La La La La gemeint wird, ist wohl unmittelbar einsichtig. Wir möchten nun eine Platte spielen, welche wir einmal unter dem Pseudonym The In Crowd aufgenommen haben. Ein Stück heißt Schalalalali. Nachdem sie im Starclub zur besten Beatband gekürt worden waren, tourten die Rattles 1963 als Vorgruppe von The Animals durch Großbritannien und 1966 sogar als Vorgruppe der Beatles durch Deutschland. Im selben Jahr kam mit Hurra, die Rattles kommen der erste Beat-Spielfilm in deutsche Kinos, wobei die Textpassagen der Musiker wegen ihres von der Produktionsfirma als zu stark empfundenen norddeutschen Akzents hochdeutsch synchronisiert wurden. Danach musste der Sänger und Songschreiber Achim Reichel die Band verlassen, weil man ihn zur Bundeswehr einzog. Die Rattles spielten noch bis 1977 ohne ihn weiter. Reichel begann nach seiner Rückkehr eine Solokarriere. In den 70er Jahren reüssierte er zunächst mit psychedelischen Klangexperimenten, bevor er sich dem Shanty-Rock zuwandte. 1964 schrieb das Plattenlabel United Artists Records in Deutschland erneut einen Wettbewerb aus, diesmal mit dem Thema »Wer spielt so wie die Beatles?« Die Endausscheidung fand im September wiederum im Starclub statt. Gewinner war die aus Berlin stammende Gruppe The Lords. Sie hatten Ende der 1950er Jahre als Skiffle-Band begonnen. Skiffle imitiert einen aus den 1920er Jahren stammenden, dem Blues und Boogie-Woogie verwandten Stil, wobei die Musiker oft auf improvisierten Instrumenten spielen und unter dem Namen Skiffle Lords bereits Preise wie das Goldene Waschbrett gewonnen. Danke. Anfang 1964 benannten sich die Musiker um und veränderten Sound und Aussehen. Sie trugen nun durchweg schmal geschnittene Anzüge und an die Beatles angelehnte lange Ponyfrisuren, die vorn bis über die Augen reichten. Bei ihren Auftritten bewegten sie sich rhythmisch synchron, indem sie abwechselnd das rechte Bein nach links und das linke Bein nach rechts schwangen. Wenn sich die Gelegenheit dazu bot, brachen die Gitarristen und der Schlagzeuger aus ihren Spielroutinen aus und rissen die Arme eckig in die Luft. Das hatte etwas Roboterhaftes, sollte aber auch gefährlich wirken. Auch The Lords sangen auf Englisch. Sie waren die erste deutsche Band, die es mit einem englischsprachigen Titel in die Hitparade schaffte. Shakin' All Over kam noch vor dem Triumph beim Beatles-Ähnlichkeitswettbewerb im August 1964 auf den 11. Platz. When you move in right up close to me, that's when I get the shakes all over me. Quivers down my backbone, I've got the shake down the knee bone. Yeah, having the tremors and the thick bone shaking all over. Shaking all over. Well, you make me shake when I'm like it, baby. Well, you make me shake when I'm like it, baby. Well, you shake, you shake, you shake, you shake, you shake, you shake, you shake, shake, shake. Wie Rattle war auch Shaking ein sexuell konnotiertes, gern gebrauchtes Schlüsselwort im frühen Rock'n'Roll. Es ist uns schon bei Shake, Rattle and Roll begegnet und einer der Interpreten dieses Liedes, Elvis Presley, hatte 1957 einen weiteren Hit mit dem Titel All Shook Up, Whole Lot of Shaking Going On, sang auch Little Richard 1957. Well, shake it up, baby, now shake it up, baby, so eröffneten die Beatles ihren Hit Twist and Shout. Well, shake it up, baby, now, shake it up, baby, twist and shout, und schon in einem der ersten Songs, die sie 1962 im Starclub darboten, Hippie Hippie Shake, im Original von dem US-amerikanischen Rock'n'Roll-Sänger Chen Romero, spielte das Shaken eine zentrale Rolle. For goodness sake, I got the hippie hippie shake. I've got the shake, who the hippie hippie shake. Wie Rock'n'Roll und Rattle, so wurde auch Shake im Original als Umschreibung für die Bewegungen des Körpers bei der Kopulation gebraucht. Die Lords entschärften diese Metaphorik freilich. In Shakin' All Over wird beschrieben, wie die Nähe einer begehrten Frau den singenden Mann zum wohligen Erzittern bringt. Der Sänger und Texter der Gruppe, Uli Günther alias Lord Uli, war offenkundig in seinem Englischwörterbuch auf die Suche nach Synonymen von Shake gegangen. Er fühlte also nicht nur Shakes überall in seinem Körper, sondern auch Quivers in seinem Rückgrat sowie Tremors in seinem Oberschenkelknochen. Dies lässt sich zwar nun doch als sexuelle Anspielung lesen, doch die physiologischen Details stehen stärker im Mittelpunkt, als man es bei der Beschwörung ausgelassenen Geschlechtsverkehrs erwarten würde. Bei den Lords geht es, so scheint es, zuvorderst nicht um Sex, sondern um die menschliche Anatomie. The Lords und The Rattles erzielten bald landesweite Erfolge. Dazu trug sicherlich der Umstand bei, dass sie in der neuen TV-Musiksendung Beat Club auftraten. Diese erlebte im September 1965 ihre Premiere und war die erste Sendung im deutschen Fernsehen, in der auch englischsprachige Bands zu sehen und zu hören waren. Ich hoffe, der letzte Titel hat Ihnen ein bisschen Spaß gebracht. Die Little River Band aus Australien beschließt heute unseren Beat Club. Die Band fungierte vor Jahren als Vorgruppe auf der Hollies Tour. Ihre Single Lonesome Loser war in den USA absoluter Charttopper. Die Australier spielen die Musik, die eigentlich eine Domäne der Amis ist. Vor der Premiere sprach der junge Fernsehmoderator Wilhelm Wieben darum etwas aus, das man heute als Trigger Warning bezeichnen würde. Guten Tag, liebe Beat-Freunde. Nun ist es endlich soweit. In wenigen Sekunden beginnt die erste Show im deutschen Fernsehen, die nur für euch gemacht ist. Sie aber, meine Damen und Herren, die Sie Beat-Musik nicht mögen, bitten wir um Ihr Verständnis. Es ist eine Live-Sendung mit jungen Leuten für junge Leute. Das habe er völlig ironiefrei gemeint, so erinnerte sich die Moderatorin Uschi Nerke später. Durch ihr selbstbewusstes Auftreten und ihren Stil sollte Nerke die bis 1972 ausgestrahlte Sendung wesentlich prägen. Eine der wenigen Frauen, die zu dieser Zeit in einer solchen Position waren. Die erste Band, die im Beat Club zu sehen war, sang noch auf Deutsch. Sie kam aus Bremen und nannte sich The Yankees. Ähnlich wie The Lords und The Rattles traten auch sie in Uniformen auf. Sie waren echte Militäruniformen nachempfunden, nämlich jenen der Nordstaatenarmee im amerikanischen Bürgerkrieg. Im Unterschied zu den sie umgebenden Beatles-Epigonen schlossen The Yankees an die Rock'n'Roll-Ästhetik der späten 50er Jahre an. Das erste Lied, das sie im Beatclub spielten, trug denn auch das inzwischen schon fast veraltete Wort halbstark im Titel. Halbstark, oh Baby, Baby, halbstark, oh Baby, halbstark, halbstark nennt man sie, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Die erste Strophe lautete folgendermaßen. Sie rasen, bidouwa, bidouwa, durch die Straßen, bidouwa, bidouwa, und die Gassen, bidouwa, bidouwa, sie sind menschenleer, wop, wop, blonde Bienen, bidouwa, bidouwa, mit Bändern in den Haaren, bidouwa, bidouwa, und in schwarzem Leder, bidouwa, bidouwa, das sie tragen, wop, wop. Das heißt, auch wenn The Yankees auf Deutsch sangen, waren ihre Texte doch, ähnlich wie jene der anderen Beatbands, mit Lautmalereien durchsetzt, die von englischsprachigen Vorbildern übernommen wurden. Silbenfolgen wie Bidouwa und Wop-Wop stammen aus der Tradition der US-amerikanischen Doo-Wop-Gruppen der 1950er und frühen 60er Jahre, 4- bis 5-köpfigen Vokalensembles in der Tradition der Gospel- oder Bluesmusik. Dort diente der ausgiebige Gebrauch von Melismen, auf einer Silbe gesungenen Tonfolgen, und Nonsenssilben dazu, den Sängern und Sängerinnen mehr Freiheit bei der Kreation ihrer komplexen Chorharmonien zu verleihen. Da man zum Verständnis keine tiefere Sprachkenntnisse braucht, wurden Anfang der 1960er Jahre besonders in Deutschland gerne Songs wie Rama Lama Ding Dong von der US-Band The Edsels oder Who Put the Bomb von Barry Mann gehört. Hier heißt es, When my baby heard, bom ba ba ba bom ba ba ba bom bom, every word went right into her heart, and when she heard them singing Rama Rama Lama Lama Ding Dong, she said we'd never have to part. Halbstark, oh baby, baby, halbstark, oh baby, baby, halbstark, halbstark nennt man sie, yeah, yeah, yeah, yeah. Halbstark, oh baby, baby, halbstark, oh baby, baby, halbstark, halbstark nennt man sie. Sie rasen, bidouwa, bidouwa, durch die Straßen. Nach einem Song der Doo-Wop-Gruppe Four Seasons, Ragdoll, benannte sich die erste ausschließlich aus Frauen bestehende Beatband, The Ragdolls. The Ragdolls gründeten sich 1965 in Duisburg und brachten im folgenden Jahr ihre erste und einzige Single heraus. Yakety Yak war die Coverversion eines Lieds der Gruppe The Coasters. Auf der B-Seite aber fand sich das selbstgeschriebene Stück He Has Gone. Das Cover der Single zeigte die vier Musikerinnen auf einem Podest posierend, an dessen Stirnseite der Name ihrer Band prangte, allerdings in leicht abweichender Schreibweise. The Ragdolls. Hinter dem Doppel-L ist ein Apostroph und dann kommt das S. Über den richtigen Gebrauch des Apostrophs in der englischen Sprache herrschten damals noch größere Unklarheiten als heute. Viele Schallplattenfächer in jener Zeit waren mit der Buchstabenfolge LPs etikettiert. LP Apostroph S. Sie rasen, bidouwa, bidouwa, durch die Straßen, bidouwa, bidouwa, und die Gassen, bidouwa, bidouwa, sie sind menschenleer, bidouwa, bidouwa, blonde Bienen, bidouwa, bidouwa, mit den langen Haaren, bidouwa, bidouwa, und mit dem schwarzen Leder, bidouwa, bidouwa, das sie tragen, bidouwa. Sie hörten Schmalz und Rebellion, der deutsche Pop und seine Sprache. Ich verlasse das Kapitel 5, Shaken All Over. Der Autor heißt Jens Belzer. Das Buch ist 2022 im Duden Verlag Berlin erschienen. Ich hoffe, der letzte Titel hat Ihnen ein bisschen Spaß gebracht. Musik. Niemandslandgeschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 293. En un infierno de terror fascista, ahoguen en sangre las libertades populares, dispuestos a luchar hasta agotar el último cartucho, dispuestos a defender las libertades populares, marchamos decididos a no terminar la lucha hasta batir el enemigo. Mujeres Libres nach 1939. Diktatur. Wie alle auf der republikanischen Seite aktiv gewesenen Menschen standen die Mitglieder der Mujeres Libres nach Francos Sieg am 1.4.1939 vor dem Problem, einen sicheren Aufenthaltsort zu finden. Uns ist fast nichts bekannt über das Schicksal der 20.000 Mitglieder der Mujeres Libres. Deshalb stellen wir im Folgenden ganz allgemein dar, wie es den spanischen Antifaschistinnen erging. Nach dem frankistischen Sieg wurden alle Menschen, die auf der republikanischen Seite gekämpft hatten, an der Front oder im Hinterland offiziell zu Verbrechern erklärt. Giuliana Di Febo spricht von einem unkontrollierten Geist der Rache der Frankisten gegenüber den Republikanern. Es zeugt von der gnadenlos repressiven Herrschaftsform Francos, dass auch noch Jahrzehnte später keine Generalamnestie gegeben wurde. Dies führte unter anderem dazu, dass während der Diktatur kaum eine der Frauen, die als antifaschistische Kämpferinnen Jahre in frankistischen Gefängnissen verbracht hatten, darüber berichten mochte. Erst nach dem Tod des Diktators 1975 veröffentlichten einige ihre Erfahrungen oder sprachen in Interviews darüber. Alle diese Frauen berichten von der Brutalität der Aufseher und von den unglaublich schlechten hygienischen Verhältnissen. Im Madrider Frauengefängnis Ventas, das für 500 Häftlinge konzipiert war, lebten teilweise 10.000 bis 14.000 Frauen zur gleichen Zeit. Bei dieser Überbelegung gab es ständig Krankheiten und Seuchen. Dazu kam die Unterernährung. Verbale Übergriffe, Folter und Vergewaltigungen durch das Aufsichtspersonal und die Geheimpolizei waren häufig. Die Frauen berichten, dass für die frankistischen Männer alle republikanischen Aktivistinnen rote Huren waren. Das Alter der Frauen spielte dabei keine Rolle. Auch Minderjährige und alte Frauen wurden vergewaltigt. Juana Doña, die 18 Jahre in frankistischen Gefängnissen verbrachte, sagt über die Vergewaltigungen: Ich zitiere jetzt nach der englischsprachigen Ausgabe Female Activists from the Spanish Civil War, erschienen in Science Journal of Women in Culture and Society 1991. Rape was daily fare, the abuse of power by men against women under those circumstances acquired dramatic proportions. The so-called rats were less than nothing to the macho fascists. The rape of female prisoners had nothing to do with sexual desire. It was simply an act of power, humiliation, sadism. Vergewaltigung war das tägliche Brot. Der Missbrauch der Macht durch Männer gegen Frauen unter diesen Umständen nahm dramatische Proportionen an. Die sogenannten Roten waren weniger als nichts für die Macho-Faschisten. Die Vergewaltigung von weiblichen Gefangenen hatte nichts mit sexuellem Wunsch zu tun. Es war einfach nur ein Akt der Macht, der Demütigung und des Sadismus. Eine besondere Qual für die Frauen war, ihre kleinen Kinder neben sich sterben zu sehen. Kinder bis 4 Jahre durften bei ihren inhaftierten Müttern bleiben, doch die meisten Frauen waren viel zu schwach, um ihre Babys zu stillen, so dass viele an Unterernährung starben. Für die Angehörigen der Inhaftierten war besonders belastend, dass die Gefangenen oft in andere Gefängnisse verlegt wurden, die auch am anderen Ende Spaniens liegen konnten. Die inhaftierten Frauen selbst wurden dadurch ständig aus den vertraut gewordenen Kreisen der anderen Gefangenen gerissen. Doch immer wird von der ungeheuren Solidarität berichtet, die sich in der Haft entwickelte. They were conscious of solidarity in everything and they never permitted themselves to be demoralized. Sie waren sich der Solidarität in allem bewusst und sie erlaubten es sich selbst niemals, sich demoralisieren zu lassen. Die ehemalige Frontkämpferin Fifi war zunächst in Madrid im Gefängnis, wo sie in einem absurden Prozess, ihr Verteidiger kannte sie gar nicht und die Verhandlung dauerte nur wenige Minuten, zum Tode verurteilt wurde. Nachdem sie mehrere Monate in verschiedenen Gefängnissen die Vollstreckung erwartet hatte, wurde ihre Strafe in eine Haftstrafe umgewandelt. In den vielen Gefängnissen, in denen sie 8 Jahre inhaftiert war, herrschte ein gutes Klima unter den Gefangenen. Als sie wieder in das Madrider Gefängnis Ventas kam, organisierten sie und andere Frauen sich politisch und gründeten eine Zelle der Kommunistischen Partei. Sie setzten gegenüber der Gefängnisdirektion kleine Verbesserungen durch und standen morgens eine Stunde früher auf, um sich von inhaftierten Lehrerinnen unterrichten zu lassen. Nach ihrer Freilassung wurde Fifi die erste Lastwagenfahrerin Spaniens. Nebenbei war sie bis zu Francos Tod für die verbotene Kommunistische Partei tätig. Doch auch nach dem Ende der Diktatur wurde sie noch von Faschisten verfolgt. Faschistische Männer aus dem Dorf, in dem sie wohnte, drohten ihr, dass sie sie umbringen werden, bis sie eines Abends handgreiflich wurden und Fifi mit dem Kopf so lange an die Hauswand schlugen, bis sie sie für tot hielten. Sie überlebte und zeigte die Männer an, die jedoch freigesprochen wurden, auch in zweiter Instanz, nachdem Fifi in Revision gegangen war. Dass in den 50er Jahren viele Todesurteile in lange Haftstrafen umgewandelt wurden, führt Giuliana Di Febo auf den Druck des Auslands zurück. Die USA und Westeuropa waren der spanischen Diktatur gegenüber weitgehend tolerant, da sie in ihr einen Verbündeten im Kalten Krieg sahen. Die häufigen Hinrichtungen gerieten jedoch in den Blickwinkel der internationalen Öffentlichkeit und wurden dann durch subtilere Repressionsmaßnahmen ersetzt. Verhaftungen, Folterungen und die Schulung spezieller Anti-Guerilla-Einheiten. Innere Emigration. Ein großer Teil der republikanischen Frauen blieb in Spanien, zog sich in die sogenannte innere Emigration zurück und beugte sich nach außen hin unter die Diktatur. Auch für diese Frauen war das Leben nicht einfach. Nachdem sie 3 Jahre lang, trotz der Kriegssituation, relativ frei gelebt und gearbeitet hatten, wurden sie von der Diktatur wieder in ihre traditionelle Rolle als Hausfrau und Mutter gepresst. Das Wahlrecht und viele andere Errungenschaften der Zweiten Republik wurden ihnen wieder aberkannt. Außerdem mussten gerade die besonders aktiv gewesenen Antifaschistinnen mit der ständigen Angst leben, von Frankisten und Frankistinnen erkannt und denunziert zu werden. Lucía Sánchez Saornil ging schon vor der endgültigen Niederlage der republikanischen Seite im Januar 1939 ins französische Exil, wo sie in Paris anderen Flüchtlingen half. Als 1940 die Deutschen in Paris einmarschierten, floh sie nach Montauban in der Nähe von Toulouse und arbeitete dort mit Quäkern zusammen. Aus Angst, in ein Konzentrationslager nach Deutschland deportiert zu werden, emigrierte sie 1942 heimlich nach Spanien und lebte wieder in Madrid, bis sie eines Tages erkannt wurde und nach Valencia zur Familie ihrer Lebensgefährtin floh. Die Angst vor den frankistischen Repressalien verwandelte sie in einen Maulwurf in der mediterranen Stadt des Lichts bis zum Jahre 1954, in dem sie ihre Situation legalisieren konnte. Niemals mehr trat sie in der Politik auf oder veröffentlichte ihre Gedichte. Sie hatte zu niemandem Kontakt, was so weit ging, dass ihre eigenen Kameraden ihren Aufenthaltsort bis nach ihrem Tod nicht kannten. Ich zitierte aus Mujeres Libres, Luchadoras Libertarias, Seite 17. Sie starb 1970 in Valencia und sogar danach wurde nicht überall bekannt, dass sie die letzten 28 Jahre wieder in Spanien verbracht hatte, so schreibt Karin Buselmeier, die sich als eine der ersten deutschen Historikerinnen mit den Mujeres Libres und anderen Frauen im spanischen Widerstand beschäftigte und einige von ihnen in Spanien interviewte. Widerstand. Nach der republikanischen Niederlage organisierten vor allem kommunistische und anarchistische Kämpferinnen den bewaffneten Widerstand gegen das Franco-Regime. Die aktivste Phase des Widerstands war von 1944 bis 1950 und konzentrierte sich in den Bergen. Auch Frauen gingen in den Widerstand, doch die Zahl der Frauen, die Repressionen dafür erleiden mussten, war um vieles größer als die der tatsächlichen Kämpferinnen. Als Familienangehörige von Widerstandskämpfern wurden sie festgenommen und inhaftiert. Es reichte aus, einem Partisanen zu essen gegeben zu haben, um zu 20 bis 30 Jahren Haft verurteilt zu werden. Angehörige, egal welchen Alters, wurden für das in die Berge gehen der Männer bestraft. Alte Frauen wurden erhängt und 12-jährige Mädchen vergewaltigt. Dies war eine der anonymsten und höchsten Tribute, die dem antifrankistischen Kampf gezollt wurden. Eine andere Strafe für die Familie des Kämpfers war der Pacto del Hambre, der Hungerpakt, der darin bestand, der Frau keine Arbeit mehr zu geben, sodass sie in die tiefste Armut gezwungen wurde, wenn sie nicht aufgab und ihren Mann denunzierte. Auf die Aktionen des bewaffneten Widerstands möchten wir hier nicht eingehen, sondern noch einen Aspekt darstellen, der aufgrund der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung vor allem die Frauen betraf. Viele der Frauen, die am Widerstand teilnahmen, standen vor dem Problem, was sie mit ihren Kindern machen sollten. Sie sahen sich vor die Wahl gestellt, für ein besseres Leben zu kämpfen und dabei die Kinder zunächst zu vernachlässigen oder ein Leben in der Unterdrückung zu erleiden, in dem ihre Kinder nie die Freiheit kennenlernen würden. Zwei Berichte von Frauen, die sich trotz ihrer Zweifel für den Widerstand entschieden hatten, sind in Giuliana Di Febos Buch abgedruckt. Giuliana Di Febo, Resistencia y Movimiento de Mujeres, Seite 77. Beide Frauen konnten ihre Kleinkinder mehrere Monate lang nicht sehen. Celia Llancera musste sich in Frankreich vor der Polizei verstecken. Tomasa Cuevas Gutierrez befand sich 2 Jahre wegen Bewegungsunfähigkeit im Krankenhaus. Sie war auf einer Polizeiwache so gefoltert worden, dass sie eine Rückgratverkrümmung und Verletzungen im Genick behielt. Die Tochter von Celia Llancera trug durch die Abwesenheit der Mutter, der Vater war von den Frankisten erschossen worden, und durch eine nicht kurierte Lungenentzündung bleibende psychische und physische Schäden davon. Doch Celia Llancera, wie auch Tomasa Cuevas Gutierrez, steht auch heute noch zu ihrer damaligen Entscheidung. Ich glaube trotzdem, dass ich mich nicht für all das, die Krankheit der Tochter, verantwortlich fühlen muss, obwohl mein Leiden über den Zustand meiner Tochter grenzenlos ist. Ich würde wieder tun, was ich getan habe, wenn es notwendig wäre. Zitiert nach Giuliana Di Febo, Resistencia y Movimiento de Mujeres, Seite 111. Sie hörten Es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 293. Eine Niemandslandproduktion, 2025. Literaturhinweis. Ich zitierte eine Passage aus dem Buch Feministinnen in der Revolution, die Gruppe Mujeres Libres im Spanischen Bürgerkrieg von Beda Bianchi. Das Buch ist im Jahr 2003 im Unrast Verlag Münster erschienen. No pasarán. No pasarán. Pasaremos. Pilzballhaus in Bilbao, Bilbao, Bilbao war das Schönste auf dem ganzen Kontinent. Da gab's für einen Dollar Krach und Wonne, Krach und Wonne, Krach und Wonne und was die Welt ihr Aheige nennt. Aber wenn sie da dabei gewesen wären, ich weiß nicht, ob ihnen sowas grad gefällt. Ach, Brandylaken waren, wo man saß, auf dem Tanzboden wuchs das Gras. Und der rote Mond schien durch das Dach, ne Musik war da, da wurde was geboten für sein Geld. Hey Joe, mach die Musik von damals nach. Alter Bilbaumund, da wo noch Liebe lohnt. Alter Bilbaumund, das hab ich oft betont. Alter Bilbaumund, er war Brasil gewohnt. Alter Bilbaumund, mich hat er nie geschont. Ich weiß ja nicht, ob ihnen so was grad gefällt, doch es war das Schönste, es war das Schönste, es war das Schönste auf der Welt. Bilbao, Bilbao, Bilbao. An dem Tage gegen Ende Mai im Jahr 8, da kamen vier aus Frisco mit einem Geldsack, mit einem Geldsack, mit einem Geldsack. Die haben damals mit uns was gemacht. Aber wenn sie da dabei gewesen wären, ich weiß nicht, ob ihnen sowas grad gefällt. Ach, brenn, die Laken waren, wo man saß. Auf dem Tanzboden wuchs das Gras. Und der rote Mond schien durch das Dach. Und vier Herren konnten sie mit ihrem Browning schießen hören. Hey, sind sie ein Held? Na, dann machen sie's mal nach. Da, wo noch Liebe lohnt, alter Bilbao-Mond, das hab ich oft betont. Alter Bilbao-Mond, er war Brasil gewohnt. Alter Bilbao-Mond, mich hat er nie geschont. Ich weiß ja nicht, ob Ihnen sowas grad gefällt, doch es war das Schönste. Haus in Bilbao, Bilbao, Bilbao. Heute ist es renoviert, so auf dezent. Mit Palmen und mit Eiscreme, ganz gewöhnlich. Ganz gewöhnlich. Ganz gewöhnlich. Wie jedes andere Etablissement. Aber wenn sie jetzt hereingesegelt kämen, ist ja möglich, dass es ihnen so gefällt. Mir macht leider sowas keinen Spaß. Auf dem Tanzboden wächst kein Gras. Und der rote Mond ist abbestellt. Und eine Musik machen die, da kann man sich nur schämen für sein Geld. Hey Joe, mach die Musik von damals nach. Ich weiß ja nicht, ob Ihnen sowas grad gefällt, doch es war das Schönste, es war das Schönste, es war das Schönste auf der Welt. Die Katastrophen und vermischten Meldungen im heutigen Niemandsland. Ein kleiner Rückblick auf den 80. Jahrestag der Befreiung vom Hitlerfaschismus. Hitler kaputt. Es liegt zwar schon zwei Wochen zurück, aber wir bringen trotzdem die Meldung. Im Mai 1945 feierte die Welt die Befreiung vom Faschismus, vor allem die Rote Armee. 80 Jahre später blüht der Geschichtsrevisionismus, das sagt Herr Arnold Schölzel in einem Artikel in der Jungen Welt vom 8.5.2025. Da heißt es: Moskau, Roter Platz, 9. Mai 1945, Jubel über den Sieg. Der 8. und der 9. Mai 1945 waren in den Ländern der Alliierten Tage des Jubels. Nazi-Deutschland war besiegt, die Welt schien vom Faschismus befreit. Das Ausmaß der Zerstörungen war nicht annähernd bekannt. Viele Deutsche ahnten aber, was beim Völkermord an Juden und Slawen geschehen war, und erwarteten Gleiches. Der spätere Schriftsteller Fritz Pawelczyk aus Herne, der als Hitlerjunge im Berliner Hotel Adlon 1945 gegen die Rote Armee kämpfte, hörte dort von einem sowjetischen Soldaten, der ihm zunächst hasserfüllt eine Maschinenpistole vor die Brust hielt. Dann merkte ich, wie sich das Gesicht veränderte. Vielleicht sah ich so hilflos aus, ich war erst 17, und er sagte: Hitler ist kaputt, Wonja kaputt. Wieder nach einer Weile grinste er mich aber an, gab mir einen Schubs und sagte: Geh Mama. 80 Jahre später fasste Bürgermeister Robert Nietz aus dem brandenburgischen Seelow gegenüber der Berliner Zeitung solche Erfahrungen in die rhetorische Frage: Wer hat uns denn damals den Arsch gerettet? Nietzsche sprach auch gegen das, was die politisch Verantwortlichen in Deutschland zu diesem 80. Jahrestag der Befreiung inszenieren. Sie verhindern das Gedenken der Vertreter Russlands und der Republik Belarus an den Kriegstoten, werfen aber Russland Instrumentalisierung des Datums vor. Am Mittwoch bestätigte das Verwaltungsgericht Berlin das Verbot von sowjetischen Symbolen an sowjetischen Ehrenmalen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier spricht in seiner Bundestagsrede an diesem Donnerstag laut Vorabmeldung von Geschichtslügen und Geschichtsmanipulationen des Kreml. Steinmeier macht die Bahn frei für Geschichtsrevisionismus im Sinne der AfD mit ihren 152 Abgeordneten. Die faschistische Ideologie wurde 1945 nicht ausgerottet. Sie erhielt im kapitalistischen Teil Europas ihren Nährboden zurück. Nun hat sie wieder repräsentative Sprecher. Und damit sind wir natürlich automatisch beim Ukraine-Krieg, bei der Ostfront. Es geht um die Hochrüstung des sogenannten freien Wertewestens. Mehr Waffen, mehr Profit. Außenminister Wadefuhl unterstützt Trump-Forderungen nach Militäretat von 5% des Bruttoinlandsproduktes. Kurse der Rüstungskonzerne steigen entsprechend. Trump befiehlt, wir folgen. Der neue BRD-Außenminister Johann Wadefuhl von der CDU hat öffentlich der US-Forderung zugestimmt, die Rüstungsausgaben der NATO-Mitgliedstaaten auf jeweils 5% des Bruttoinlandsproduktes BIP anzuheben. US-Präsident Donald Trump halte die 5% für notwendig, sagte Wadefuhl am Donnerstag am Rande eines Treffens der NATO-Außenminister im türkischen Antalya. Und wir folgen ihm da. Er machte aber deutlich, dass vereinbart werden könnte, direkte Militärausgaben in Höhe von 3,5% des BIP als ausreichend zu betrachten, sofern gleichzeitig noch 1,5% für militärisch nutzbare Infrastruktur ausgegeben würden, wie es NATO-Generalsekretär Mark Rutte vergangene Woche vorgeschlagen hatte. Ob nun 3,5 oder 5%, die Spekulanten freut's. Die Äußerungen Wadefuhls sorgten für eine erneute Kursexplosion an der Frankfurter Börse. Der Aktienkurs des Rheinmetall-Konzerns legte am Donnerstag mehr als 5% zu. Hensoldt 6% und Renk 3,5%. Auch die Kurse anderer europäischer Waffenschmieden stiegen. Leonardo Italien plus 4, Thales Frankreich plus 3, BAE Systems Großbritannien plus 2%. Das ist nicht verwunderlich, geht es doch mal wieder um gewaltige Summen, die da an die Rüstungskonzerne weitergereicht werden sollen. Derzeit gibt die NATO jährliche Militärausgaben in Höhe von mindestens 2% des BIP vor. Je nach Statistik liegen die deutschen Rüstungsausgaben knapp unter oder über dieser Marke. Jeder zusätzliche Prozentpunkt bedeutet nach jüngsten Angaben von Bundeskanzler Friedrich Merz von der CDU 45 Milliarden Euro mehr. Nach dieser Rechnung müssten bei 5% 225 Milliarden Euro an den Wehretat bereitgestellt werden. Als erste hatte übrigens AfD-Chefin Alice Weidel die 5%-Marke in die deutsche Debatte eingeführt, als sie im Januar dem ZDF sagte, sie halte es für sehr wahrscheinlich, dass sogar mehr als 5% erforderlich seien, wenn man es wirklich ernst meine mit der Landesverteidigung und der Ertüchtigung der Bundeswehr. Unterstützung für Wadefuhl kam am Donnerstag auch aus Bayern. Bei einem Treffen mit der in dem Bundesland stark vertretenen Rüstungsindustrie sagte CSU-Chef Markus Söder, er gehe davon aus, dass die NATO bei 3,5% landen werde, da ja auch die USA keine 5% investierten. Eine Ergänzung auf bis zu 5% des BIP wollte der bayerische Ministerpräsident trotzdem nicht ausschließen. Gebraucht werden offenbar auch neue Langstreckenraketen. Die britische Regierung teilt am Donnerstag mit, dass die BRD und Großbritannien gemeinsam eine neue Präzisionswaffe mit einer Reichweite von mehr als 2000 Kilometern entwickeln werden. Verteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD und sein britischer Amtskollege John Halley stellten das Projekt, das auf dem im vergangenen Jahr unterzeichneten deutsch-britischen Trinity House Militärpakt beruht, am Donnerstag bei einem Treffen in Berlin vor. Nichts ist schwerer und nichts erfordert mehr Charakter, als sich in offenem Gegensatz zu seiner Zeit zu befinden und laut zu sagen, nein. Niemandsland. Das Ziel ist natürlich klar. Immer mehr Frieden mit immer mehr Waffen und immer mehr Krieg und immer mehr Moskau totrüsten. Wir werden sehen. Es gibt ein Tauziehen um die Gespräche beim Thema Krieg in der Ukraine. Es gibt Wortgefechte zwischen Moskau und Kiew. Mit mehrstündiger Verzögerung waren am Donnerstag in Istanbul Gespräche zwischen Russland und der Ukraine über eine Beendigung des Ukraine-Krieges verschoben worden. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky sagte AFP in Ankara, er werde selbst nicht daran teilnehmen, wenn Putin nicht käme, erlaubte aber einer ukrainischen Delegation auf niedrigerer Rangstufe Gespräche mit den russischen Vertretern aufzunehmen. Der russische Delegationsleiter sagte in Istanbul, Moskau sei zu möglichen Kompromissen bereit. Ob die Verhandlungen tatsächlich aufgenommen werden, ist immer noch fraglich. Man hat das Ganze jetzt auf den morgigen Freitag verschoben. Beide Seiten hatten sich zuvor den ganzen Tag über mit Beleidigungen und Vorwürfen überzogen. Der ukrainische Präsident Zelensky kritisierte, dass sein russischer Konterpart Wladimir Putin nicht persönlich nach Istanbul gekommen war, wie es Zelensky verlangt hatte. Zelensky machte seine eigene Teilnahme von der Anwesenheit Putins abhängig. Mit einer Delegation aus stellvertretenden Ministern und weisungsgebundenen Beamten gäbe es für ihn nichts zu verhandeln. Verständnis für die Absage Putins, nach Istanbul zu kommen, äußerte dagegen US-Präsident Donald Trump. Er sagt am Rande seiner Nahostreise, es sei klar, dass Putin sich nur dann zu Gesprächen bequemen werde, wenn er, Trump, auf der anderen Seite sitze. Russland revanchierte sich mit der Bezeichnung Zelenskys als Clown und Versager. Umstritten war bis zuletzt, worüber überhaupt gesprochen werden sollte. Die Ukraine nannte als einziges für sie anstehendes Thema die Frage eines 30-tägigen Waffenstillstands. Russland wollte auch die Grundursachen des Konfliktes behandelt sehen. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, drohte Kiew indirekt mit neuen russischen Gebietsforderungen. Die russischen Forderungen vom Juni 2024 hätten sich verändert, sagte Sacharowa. Und die Ukraine werde merken, dass ihr Territorium jedes Mal kleiner werde, wenn sie Gespräche mit Russland verweigere. Die USA und die EU sind mit hochrangigen Delegationen ebenfalls in der Türkei vertreten. Beide konferierten in Antalya in getrennten Sitzungen mit dem ukrainischen Außenminister Andriy Sybiga. Haben wir sie alle erwischt? Oder sie telefonieren gerade noch mit dem Genossenschaft. Repressives Deutschland. Der Bundestag hat beschlossen, wer eine Baskenmütze trägt, muss raus. Berlin. Wegen des Tragens einer Baskenmütze ist der linken Abgeordnete Marcel Bauer aus dem Plenarsaal des Bundestags verwiesen worden. Parlamentsvizepräsidentin Andrea Lindholz von der CSU schloss den 33-Jährigen unter dem Applaus von CDU/CSU und AfD von der laufenden Plenarsitzung aus. Zuvor war Bauer ihrer Aufforderung nicht nachgekommen, die schwarze Mütze abzusetzen oder freiwillig den Raum zu verlassen. Ja, klingt toll. Rund anderthalb Stunden zuvor war Bauer aus dem gleichen Grund bereits mit Bundestagspräsidentin Julia Klöckner von der CDU aneinander geraten. Auch sie hatte den 33-jährigen Abgeordneten aus Baden-Württemberg zum Absetzen der Baskenmütze aufgefordert. Ich würde Sie darum bitten, weil das hier Gepflogenheit im Haus ist. Und wenn Ihnen das nicht möglich ist, bitte ich Sie, den Saal zu verlassen. Das tat Bauer auch, kehrt aber später wieder zurück. Aus der Geschäftsordnung und der Hausordnung des Bundestags geht auf den ersten Blick nicht hervor, welche Kleidungsstücke im Plenarsaal erlaubt sind und welche nicht. Vor vielen Jahren war allerdings der inzwischen verstorbene Grünen-Abgeordnete Hans-Christian Ströbele wegen einer Kappe von einem Saaldiener mit dem Hinweis gestoppt worden, dass Kopfbedeckungen im Plenarsaal grundsätzlich nicht erlaubt seien. We are fighting a war against Russia. Thema Gaza-Krieg. Angesichts des Dramas, das sich da vor den Augen der Weltöffentlichkeit täglich abspielt, gab es natürlich Proteste am Tag der sogenannten Nakba am 15.05. in Berlin und anderen Teilen Europas. Bei einer pro-palästinensischen Demonstration in Berlin-Kreuzberg ist es zu Tumulten und heftigen Rangeleien zwischen Demonstranten und Polizei gekommen. Teilnehmer bewarfen Polizisten am Abend am Südstern mit Getränkedosen und anderen Gegenständen und bespritzten sie mit roter Farbe. Die Polizei sprach auch von Flaschenwürfen und einem Steinwurf. Ein Beamter wurde demnach verletzt. Es gab den Angaben zufolge zunächst etwa 20 Festnahmen. Polizisten mit Helmen versuchten, die Menge der Demonstranten zurückzudrängen. Die Polizei hatte auch einen Wasserwerfer aufgefahren, setzte ihn zunächst aber nicht ein. Etwa 1000 Menschen haben anlässlich des palästinensischen Nakba-Gedenktags, der an der Vertreibung palästinensischer Einwohner während des ersten arabisch-israelischen Krieges 1947 bis 1949 erinnert, in Berlin-Kreuzberg demonstriert. Zum gleichen Thema gab es die üblichen israelischen Luftangriffe. Mehr als 130 Ziele im Gazastreifen waren angegriffen worden. Tel Aviv, Gaza. Israels Armee hat in den vergangenen 2 Tagen nach eigenen Angaben mehr als 130 Ziele im Gazastreifen angegriffen. Als Ziele der Angriffe nannte das Militär in einer Mitteilung mehrere Raketenwerfer, einige Terrorzellen sowie Einrichtungen und Räume, von denen aus vermeintlich Anschläge auf israelische Soldaten verübt worden seien. Im Süden des Küstenstreifens sind demnach mehrere Terroristen getötet, sowie Einrichtungen der islamischen Organisation Hamas sowie deren Waffenverstecke zerstört worden. Im Norden sei ein angeblich von Hamas-Kämpfern genutztes Gebäude zerstört worden. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Bei den neuen militärischen Attacken des Besatzers Israel sind nach palästinensischen Angaben Dutzende Menschen getötet worden. Eine Nachricht zum Schicksal unseres Planeten. Klimaziele werden grob verfehlt. Expertenrat, Emissionen deutlich zu hoch, Warnung vor Katastrophen, ein Hitzesommer droht. Der Expertenrat für Klimafragen stellt der deutschen Klimaschutzpolitik ein vernichtendes Urteil aus. Zum wiederholten Mal wurden im Gebäude- sowie Verkehrssektor die Emissionsziele verfehlt und sogar mit zunehmender Tendenz. Das heißt, der Treibhausgasausstoß ist nicht nur höher als laut Klimaschutzgesetz vorgesehen, sondern die Lücke zwischen gesetzlichem Anspruch und tatsächlichen Emissionen wächst, heißt es im alljährlich vorgelegten Prüfbericht des Gremiums. Zwar wird das für dieses Jahrzehnt aufgestellte Emissionsbudget voraussichtlich nicht überschritten, so der Expertenrat, aber nur, weil durch Pandemie und Wirtschaftskrise ein Puffer entstanden ist. Das heißt, die vergleichsweise geringeren Emissionen der Jahre 2021 bis 2024 verdecken in der Gesamtrechnung ein wenig, dass immer noch viel zu wenig für den Klimaschutz getan wird. Entsprechend gehen die Experten davon aus, dass nach 2030 selbst die unzureichenden gesetzlich fixierten Ziele im zunehmenden Umfang verfehlt werden. Bis 2045 müssen die Treibhausgasemissionen auf ein Minimum reduziert und alle verbleibenden mit anderen Maßnahmen kompensiert werden. Das geschieht vor allem durch die Entnahme von CO2 aus der Luft, durch wachsende Wälder und anderes. Tatsächlich haben sich die deutschen Wälder aufgrund des Klimawandels inzwischen in zusätzliche CO2-Quellen verwandelt. Unterdessen sehen die Klimaallianz Deutschland und der Arbeiter-Samariter-Bund ASB die Katastrophenvorsorge aufgrund des ausbleibenden Klimaschutzes in Gefahr. Schon heute sind unsere Einsatzkräfte bei Starkregen, Hitzewellen und Überschwemmungen im Dauereinsatz, so Edith Wallmeier, ASB-Bundesgeschäftsführerin für den Bereich Ersatzdienst und Bildung. Außerdem droht ein ungewöhnlich heißer Sommer. Der Wärmestau im Nordatlantik lasse das erwarten, hieß es am Donnerstag vom Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg. Ursache sind Anomalien des Wärmetransports im Ozean, die sich auch auf die Atmosphäre auswirken. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Niemensland di Radio Contrabbanda. Niemensland, un programma in tedesco su una radio libera barcellonese. Una voce libera in un mondo che purtroppo non è così libero. Un saluto a tutti e buon ascolto. Thema Angriffe auf Flüchtlingsheime in Deutschland, Berlin. Im vergangenen Jahr wurden in der BRD so viele politisch motivierte Straftaten gegen Flüchtlingsunterkünfte registriert wie seit 2017 nicht mehr. 2024 seien 255 solcher Delikte mit Bezug zu Flüchtlingsunterkünften erfasst worden, teilte die Bundesregierung am Donnerstag auf Anfrage der Linksfraktion im Bundestag mit. 2023 waren es demnach 176, im Jahr 2017 sogar 284. Insgesamt seien 2024 mit 2271 ausländerfeindlichen Straftaten weniger Fälle erfasst worden als im Vorjahr. Der von SPD bis AfD befeuerte Rechtsruck ermutige Rassisten, Geflüchtete zu bedrohen, sie körperlich anzugreifen oder ihre Unterkünfte zu zerstören. Das kommentierte Frau Clara Bünger von Die Linke gegenüber der Neuen Osnabrücker Zeitung. Eine Nachricht zum Thema Fußball, um diesen Katastrophenblock zu beenden. Es gibt Pressestimmen zu Barcas Meisterschaft. Der Spiegel schreibt Flick und seine furchtlosen Kinder. Mit vielen jungen Spielern hat Hansi Flick beim FC Barcelona begeisternden Fußball spielen lassen und 3 Titel in seiner Debütsaison gewonnen. Die spanische Presse verneigt sich vor dem ehemaligen DFB-Nationaltrainer. In nicht einmal einem Jahr hat Hansi Flick die Herzen der Fans des FC Barcelona erobert. Mit dem Triumph in der Liga hat der deutsche Trainer nach der Supercopa und der Copa del Rey bereits den 3. Titel mit den Katalanen geholt. Zudem schlug Barça den Erzrivalen Real Madrid in 4 Klassikos in dieser Spielzeit. Das schreibt die spanische Presse nach dem vorzeitigen Meisterstück durch das 2:0 im Stadtduell bei Espanyol Barcelona am gestrigen Abend. Dazu sagt El Mundo, die spanische Tageszeitung, der Erfolg von Hansi Flick, dem Trainer der Emotionen, in 3 Schlüsselpunkten. Psychologie mit den Spielern, Raserei auf dem Spielfeld und eine körperliche Vorbereitung wie Pferde. In weniger als einem Jahr hat der deutsche Trainer die Dynamik eines verzagten Barcelonas verändert, wie er es bei Bayern München getan hat, um sie zum Meister und Pokalsieger zu machen. Die in Madrid erscheinende Tageszeitung El País sagt, es gibt nichts Schöneres, als das Derby und den Klassiker zu gewinnen, um in einer Liga zu feiern, die sie seit ihrem Debüt im Mestalla, das ist das Stadion des FC Valencia, beherrschten. Abgesehen von der Pause in diesem beschissenen November, Flicks Wort, als sie gegen Las Palmas, Leganés und Atletico verloren. Und die ebenfalls in Madrid erscheinende Sportzeitung Marca sagt, die Flick-Liga. Hansi Flick kam in aller Stille. Er kam als Ersatz für Xavi Hernández nach dessen bizarrem Abgang, dessen Kommen und Gehen seit Januar 2024 angekündigt worden war. Präsident Laporta mochte den Deutschen immer und Sportdirektor Deco auch. Sie vertrauten ihm trotz seines kurzen Lebenslaufs, in dem er bei den Bayern große Erfolge feierte, aber bei der Nationalmannschaft seines Landes versagte. Es war also ein riskantes Spiel zu einem sehr heiklen Zeitpunkt für den Klub, der wie immer durch das Fairplay behindert wurde, wenn es darum ging, sich dem Markt zu nähern. Flick hat dem Ganzen seinen Stempel aufgedrückt. Sein Hauptverdienst ist es, die Leistung aller Spieler im Kader im Vergleich zur vorherigen Saison zu verbessern. Und die Zeitung AS sagt, Flick und seine furchtlosen Kinder. Wie gerade in der Themenschlagzeile gesagt, eigentlich sollte es Mbappés Liga sein, aber ein arbeitsloser deutscher Trainer hat den gleichen Kader wie in der Saison davor übernommen und ist mit gefräßigen Veteranen und einem Haufen Kinder unter der Führung von Lamine durchgestartet. Alle Tage. Du bist, was du hörst. Der Krieg wird nicht mehr erklärt, sondern fortgesetzt. Das Unerhörte ist alltäglich geworden. Der Held bleibt den Kämpfen fern. Der Schwache ist in die Feuerzonen gerückt. Die Uniform des Tages ist die Geduld, die Auszeichnung, der armselige Stern der Hoffnung über dem Herzen. Er wird verliehen, wenn nichts mehr geschieht, wenn das Trommelfeuer verstummt, wenn der Feind unsichtbar geworden ist und der Schatten ewiger Rüstung den Himmel bedeckt. Er wird verliehen für die Flucht von den Fahnen, für die Tapferkeit vor dem Freund, für den Verrat unwürdiger Geheimnisse und die Nichtachtung jeglichen Befehls. We'll be right back. Und wie immer an dieser Stelle die Barcelona-Nachrichten für die Wochen vom 12. bis zum 26. Mai 2025. Beginnen wir mit dem Thema Strandleben. Elektronische Zigaretten, Vapeadores genannt, dürfen nach einem jüngsten Urteil des obersten katalanischen Gerichtshofes Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, TSJC, an den Stränden der Stadt geraucht werden. Ja, man darf also weiter paffen. Damit wird das vom Rathaus verhängte Verbot gegen diese Dampfschwadenmaschinchen aufgehoben. Wenn man jetzt in diesen Tagen am Meer entlang geht, kann man die E-Zigarettenraucher im Sand wieder fröhlich paffen sehen. Das Gericht begründet sein Urteil mit dem Argument, dass E-Zigaretten weder umwelt- noch gesundheitsschädlich seien. Die E-Zigaretten würden keine Asche und keine Kippen im Sand zurücklassen. Zweites Thema, Barcelona, Musikmetropole. Musikkritik und Medien applaudieren in diesen Tagen einhellig das neue, sogenannte Riesentalent des Operngesangs, Frau Nadine Sierra. Eine Ausnahmeerscheinung unter den Opernstimmen. Eine neue Diva ist geboren, Virtuosität auf höchstem Niveau, lauten die Lobeshymnen auf die Stimme der jungen US-Amerikanerin, deren Sopranstimme Publikum und Kritik gleichermaßen verzaubert. Nun hat sie bei ihren Auftritten im Liceo der Stadt auch das Publikum Barcelonas erobert, nach ihren beeindruckenden Auftritten in der Traviata oder ihrem jüngsten Solokonzert, der Sonnambula. Die Auftritte gingen bis zum 9. Mai. Im Juli wird Frau Sierra erneut im Liceo mit einem Liederabend auftreten, und zwar Songs aus dem West Side Story Musical unter Leitung des Dirigenten Gustavo Dudamel. Barcelona, Events feiern mit Pferden. Beim 200-jährigen Fest des Bestehens der Tres Toms in Barcelona am vergangenen Samstag, dem 3. Mai, gab es den 28. Trobada Nacional de Tres Toms mit über 70 Karossen, 200 Pferden und 600 Abgesandten aus 95 Dörfern aus dem ganzen katalanischen Territorium. Der Umzug ging von der Avenida Maria Cristina los, wo die Tiere gesegnet wurden. Ja, Sie haben richtig gehört, der Tiersegen ist ein altes Ritual in Katalonien. Der Umzug endete in der Carrer Sant Pau, doch das Ereignis wurde durch einen traurigen Zwischenfall überschattet. Eines der Pferde, die eine Karosse zogen, brach während des Umzugs auf Höhe der Calle Parlament, wie vom Blitz getroffen, tot zusammen. Die Ursache ist bisher nicht bekannt geworden. Die Organisatoren des Tres Toms Umzugs modifizierten daraufhin den Ablauf des Festes und setzten das Ritual des Tiersegens aus. Das Viertel San Antoni, des Schutzpatrons der Tiere, trauert. Noch einmal Gran Apagón, der große Stromausfall vom vergangenen 28. April. 10 Tage nach dem großen landesweiten Blackout des Stromnetzes zeichnen sich erste Erklärungshypothesen zum Unglück ab. Juan Gabriel Bergas, der ist Ingenieur der Uni Kataloniens und Direktor der Abteilung Elektroingenieurwesen der Universität von Barcelona, erklärt in einem Interview gegenüber der Tageszeitung El Periódico, dass durch den plötzlichen Ausfall von 15 Gigawatt um 12.33 Uhr des 28. April das Gesamtnetz zwangsweise kollabieren musste. Barcelona konsumiert ca. 2 Gigas allein. Es fehlten also plötzlich 7 Barcelonas im Stromnetz. Eine mögliche Ursache könnte, so der Ingenieur, im seit 2005 neuartigen Netz der Stromeinspeisungen durch tausende kleinere Generatoren liegen. Wo vorher durch 4 oder 5 Telefonate eine Panne im Netz erkannt und behoben werden konnte, ist dies heute praktisch unmöglich, zumindest kurzfristig. Möglich sei, dass die Windenergie hier ein Auslöser gewesen wäre. Die Red Electrica Firma veranlasste das Abschalten der Windkrafteinspeisungen, was zu dem Abfall geführt haben könnte. Es sind nämlich tausende von kleinen Generatoren, die hier ins Netz einspeisen. Und die kann man nicht alle in kurzer Zeit überwachen. Thema Sprühdosenattacken im Blackout. Barcelona. Während Feuerwehr, Polizei und Angestellte der Nahverkehrswerke damit beschäftigt waren, die Passagiere, die in Tunneln und Waggons in den Zügen eingeschlossen waren, zu evakuieren, schlugen etliche Sprühdosenfreaks zu und bespritzten die Züge mit ihren fürchterlichen Blasenkrakelbuchstaben. Sprayfarbenfetischisten drangen in Bahnhöfe und auf Bahngelände ein und bespritzten ca. 20 Wagenkonvois sowie Straßenbahnen mit ihrem Graffiti genannten Gekrakel. In einem Kommentar zum Thema in der Tageszeitung El Periódico schreibt Herr Carlos Marquez Daniel, Zitat, zwischen den Philosophen Hobbes und Rousseau, wenn sie noch lebten, würden sie sich angesichts dieser aggressiven, egoistischen Verhaltensweise gewiss auf einen Terminus einigen, Unkraut, mala hierba. Diese Leute sind Unkraut. Bei den Bahnzügen, so teilte die TMB am 30. April mit, wurden 210 Quadratmeter auf 7 Waggons bei 5 verschiedenen Zügen von den Vandalen beschmiert. Allein im vergangenen Jahr beliefen sich die Reinigungskosten der TMB-U-Bahn-Züge auf 729.648 Euro. Viel Geld, aber wenig im Vergleich zu den Nahverkehrszügen, wo Renfe allein für 2024 über 14 Millionen für Reinigungskosten wegen Sprühdosenattacken ausgeben musste. Besonders ärgerlich ist es für die Passagiere, wenn die Sprühfuzis die Fensterscheiben zuschmieren, damit man nicht die Außenwelt sieht, etwa während der schönen Fahrt die Küste am Meer entlang. Barcelona, alles fährt, fährt, fährt. Der vor 2 Wochen eingeweihte Glorias Park zog tausende Menschen an, die sich auf den nagelneuen Boulevards, Ruhezonen zwischen Bäumen und Wasserspektakel vergnügten. Doch das Problem, so wurde immer deutlicher, war der überall herumfahrende Radverkehr sowie die allüberall flitzenden Elektrorollerchen. Das verursachte etliche Reibereien, Spannungen und Konflikte zwischen Fußgängern, ballspielenden Kindern und den Fahrzeugen, die oft mit großer Geschwindigkeit durch die Menge rasen. Die sogenannten Agentes Civiles, die das Rathaus einsetzte, kamen ihren Aufgaben, den Radfahrern ihre Fahrzonen zuzuweisen, nicht nach, denn die Kennzeichnung der Radfahrwege kann nur als unzureichend bezeichnet werden. Kleine, ja winzige auf dem Boden eingezeichnete Symbole für Radfahrer, man sieht sie kaum. Irre. Wenn dann ein Elektroroller durch eine Tai-Chi-Gruppe saust oder durch ein Rudel Hunde. Die Schildbürger im Rathaus sollten sich das Konzept der Radwege noch einmal vorknöpfen. Sonst werden aus Erholungszonen schnell Stresszonen. Die Radfahrer, die über die Diagonal von Verdaguer oder der Meridiana aus auf Glorias kommen, machen im Grunde nichts anderes, als ihren Weg geradeaus weiterzuverfolgen. Hier fehlen Schikanen und eine klare Beschilderung, um die Fußgängerzone zu schützen und zu beruhigen. Barcelona Nahverkehrs Chaos-Metropole. Und es hört nicht auf. Mal sind es Bauarbeiten, mal Stromausfälle und immer wieder ist es der Kabeldiebstahl, der den Nah- und Fernzugverkehr von und nach Barcelona oft für Stunden oder sogar Tage zum Erliegen bringen kann. Und bringt. Die Regierung vermied am vergangenen 6. Mai das Wort Sabotage im Zusammenhang mit den am vergangenen Samstag, den 4. Mai, registrierten Stromausfällen, durch welche ein großer Teil des Stromnetzes der Linie Ave Madrid-Sevilla lahmgelegt wurde. Indirekt war davon auch Barcelona betroffen. Offenbar war der berüchtigte Kabelklau die Ursache, doch wohl nicht aus Sabotagegründen, sondern um ein paar hundert Euro für das geklaute Kupfer kassieren zu können. Das ist bisher die offizielle Lesart. Thema unser Wasser. Durch die andauernden und reichlichen Regenfälle der letzten Wochen ist die Situation an der Wasserfront nach einem Jahr harter Trockenheit und Wassermangel und Rationierungen wieder entspannt. Die Wasservorräte in den Stauseen in Katalonien liegen bei 75% ihrer Kapazitäten. Besonders im von der Dürreperiode 2023-24 hart betroffenen Nordkatalonien. Der emblematische Stausee von Sau in Nordkatalonien mit seiner versunkenen Dorfkirche auf dem Grund des Sees ist wieder voll. Nur die Kirchturmspitze ragt ein Stück daraus hervor. Vor einem halben Jahr noch war der Stausee von Sau so gut wie leer. Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure. Wohnhölle Barcelona. Die rechtsseparatistische Partei Junts von Carles Puigdemont plädiert für einen municipalen Erlass, der es verbieten soll, dass Menschen in einem besetzten Haus dort ihre Wohnadresse anmelden können, wenn die Immobilie im Besitz des Rathauses bzw. der Gemeinde ist. Barcelona. Tourismushochburg. Die katalanische Landesregierung Generalitat verhandelt mit ihrem Koalitionspartner von Comú über die Höhe der sogenannten Tasas Turísticas in Barcelona und Restkatalonien. Die Tourismusindustrie beschwert sich über, wie sie sagt, juristische Unsicherheit der Tasa. Man könnte das mit Kurtaxe übersetzen. Die Tourismustaxe oder Kurtaxe hat sehr viel Geld und auch Symbolkraft. Während die Linke von Comuns die Interessen der Anwohner der Stadt im Auge hat, versucht die PSC von Salvador Illa, die Tourismuslobby zu beruhigen, zu besänftigen und zu bedienen, die um ihre satten, maßlosen, muss man sagen, Pfründe besorgt ist und auch nicht einmal Pfennige abgeben will, wenn es um die heilige Kuh Tourismus geht. Im Moment, kurz vor Redaktionsschluss, war die Lage bis zum 7. Mai bei der Tourismustaxe so. Ich lese mal nur ein paar Beispiele vor. Also da gibt es bei den 5-Sterne-Hotels und bei den Luxusunterbringungen mussten sie bisher 3,05 Euro bezahlen, beziehungsweise 7,5 Euro und sollen in Zukunft 11 Euro beziehungsweise 6 Euro bezahlen. Es gibt da immer zwei Tarife, einer für Barcelona und einer für Katalonien insgesamt. Dann 4-Sterne-Hotels und 4-Sterne-Unterbringungen sollen jetzt von 1,7 Euro in Zukunft 7,4 Euro zahlen. Dann die Tourismuswohnungen, die sollten 2,25 Euro abdrücken. Das soll jetzt 8,5 Euro sein. Dann die Campingplätze von 1 Euro auf 6 Euro. Jugendherbergen nichts. Dann die Kreuzfahrtschiffe sollen von 2 Euro auf 8 Euro erhöht werden. Und die Kreuzfahrtschiffe, die länger als 12 Stunden im Hafen verweilen, sollen dann 10 Euro pro Kreuzfahrttourist und Touristin, die an Land geht, berappen. Barcelona, Stadt der Museen. Am Samstag, dem 17. Mai, ist wieder die lange Museumsnacht fällig. Im Großraum Barcelona werden an diesem Tag von 19 Uhr am Abend bis um 1 Uhr in der Nacht alle 95 Museen eintrittsfrei geöffnet haben. Über 90 Aktivitäten werden stattfinden, wie Konzerte, Führungen, Workshops oder immersive, wie es so schön heißt, Spektakel. Dieses Jahr fällt die lange Nacht der Museen mit dem Internationalen Museumstag zusammen. Alle weiteren Einzelheiten finden Sie, meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, unter barcelona.cat/nits-dels-museus. Ein paar Höhepunkte, hier natürlich auch wieder die Star-Museen, MACBA, CCCB, MNAC. Zum ersten Mal dabei die Casa Batlló, das Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, das Libernacle oder das Mathematikmuseum MMAC. És primavera, no només a Contrabanda FM, sinó també a Nimansland. Una veu lliure en un món poc lliure. 91.4 a Barcelona. Thema Sprachenstreit in Katalonien. 21 Tage nur Katalanisch sprechen. Das schlägt die Plataforma per la Llengua in ihrer ehrgeizigen neuen Kampagne zur Förderung des Katalanischen vor. Ziel ist es, zu keinem Moment, in welcher Kommunikationssituation auch immer man sich befindet, ins Spanische zu wechseln, auch wenn man merkt, dass der Gesprächspartner Mühe hat, der Unterhaltung zu folgen. Ein Sprecher der Initiative erklärte: Wir wollen zeigen, dass es möglich ist, in Katalonien auf Katalanisch zu leben, ohne irgendein Problem und ohne dass sich irgendjemand geringschätzt fühlt. Die Plattform besteht natürlich aus dem separatistischen katalanischen Kulturverein Òmnium, aber auch aus Vereinen wie Salut per Català. Man tinc el català, el repte dels 21 dies. Am katalanischen Festhalten, die Herausforderung der 21 Tage, so heißt die Kampagne. Laut jüngsten Umfrageergebnissen gibt es nämlich Anlass zur Sorge. Da besteht eines der Probleme des Katalanischen darin, dass 80% aller Katalanisch Sprechenden sofort ins Spanische wechseln, wenn ein Gesprächspartner in dieser Sprache antwortet. Unter den 15- bis 29-Jährigen sieht es ganz böse aus. Nur 28% geben an, das Katalanische als die Sprache zu besitzen, mit der sie sich identifizieren. Wohnhölle Barcelona, zweiter Teil. Am vergangenen 8. Mai wurde die Zelt- und Hüttensiedlung im Stadtviertel Vallcarca von einem Großaufgebot der Polizei, Guardia Urbana und den Mossos d'Esquadra geräumt. Zum Zeitpunkt der Räumung befanden sich laut Polizeiangaben 13 Personen auf dem waldigen Gelände. Die Räumaktion fand um 5 Uhr im Morgengrauen statt. Ein ausgesucht und absolut unbequemer Zeitpunkt, um Demonstrantinnen und Protestierer fernzuhalten, natürlich. Viele Anwohner erwachten im Morgengrauen durch den Lärm. Eine Hundertschaft der Mossos d'Esquadra war ebenfalls im Einsatz. Als wären wir im Krieg, äußerte eine Anwohnerin von Vallcarca. Circa 50 Protestierende und Anwohner protestierten am Einsatzort. Die Lage wird als äußerst gespannt geschildert. Doch um 10 Uhr war alles vorbei. Im Hüttendörfchen lebte eine stets wechselnde Obdachlosengemeinde, die zwischen 20 und 13 Personen schwankte. Eine Sprecherin des Rathauses begründete die Räumung mit der Brandgefahr bzw. Waldbrandgefahr in dem dicht bewaldeten Stadtviertel. Sozialaktivisten werfen den Behörden vor, den Geräumten keine Alternative zu bieten, außer das Asylantenheim für Wohnungslose. Am Nachmittag dann gab es eine Demo in Vallcarca, an der 700 Personen teilnahmen. Eine Frau, Florina, erklärte, dass sie schon seit 5 Jahren auf dem Gelände gelebt habe. Mit ihren Einkünften von 700 Euro monatlich könne sie sich keine Wohnung in Barcelona leisten. Hinzu käme, so die Frau, dass sie als Gitana Probleme habe, denn viele Leute würden aus rassistischen Gründen nicht an die Ethnie Gitanos vermieten. Andere Menschen aus der Nachbarschaft äußerten ihre Zufriedenheit über die Räumung. Etwa die Asociación de Vecinos Gracia Nord Vallcarca. Man sei froh über die Räumung, denn jetzt habe die unhaltbare Situation in der Hüttensiedlung ein Ende. Es habe ständig Probleme gegeben. Kriminalität, Schmutz, Abfälle in den Straßen. Thema Süßigkeiten. Haschisch-Sweeties, Golosinas de Cannabis. Die Guardia Urbana Polizei hat inzwischen 145 Strafverfahren aufgrund des illegalen Verkaufs von Cannabis-Süßigkeiten in Barcelona eröffnet. Zusammen mit Beamten der Gesundheitsbehörde durchsuchte die Polizei Dutzende Geschäfte. 1800 Süßigkeiten wie Schokoriegel wurden beschlagnahmt. Eines der Probleme sei, so ein Sprecher, dass diese Drogenprodukte extreme Abhängigkeit hervorriefen und die Konsumenten meist überhaupt nichts über die Risiken und die Wirkungskraft dieser Drogen wüssten. Auch mit der Dosierung gäbe es Probleme, weil von Süßigkeiten wolle man immer mehr essen und die knallten die Konsumenten dann irgendwann zu Boden. Barcelona, Stadt der Wunder. Am vergangenen Mittwoch wurde der in Barcelona geborene Schriftsteller Eduardo Mendoza mit dem renommierten Preis Princesa de Asturias ausgezeichnet, dem höchsten spanischen Buchpreis. Der 1943 geborene Autor Mendoza wurde vor 50 Jahren mit seinem Roman La Verdad sobre el caso Savolta, die Wahrheit über den Fall Savolta, bekannt und bald schon berühmt. Der Roman galt zur Zeit seines Erscheinens als neue Dimension in der spanischen modernen Literatur des 20. Jahrhunderts. Die Jury begründete in ihrer Laudatio die Preisverleihung Princesa de Asturias für Literatur unter anderem damit, dass Mendoza ein Lieferant von Glück für die Leser und Leserinnen sei. Den ganz großen Erfolg brachte 1986 Mendozas Roman La Ciudad de los Milagros, die Stadt der Wunder, eine Familiensaga, die über mehrere Epochen in Barcelona, der zwei Weltausstellungen von 1888 und der 40 Jahre späteren von 1929 angesiedelt ist. Der Roman La Verdad sobre el caso Savolta erzählt die Geschichte des düsteren Barcelona zwischen 1917 und 1919, als die Stadt zwischen Pistolenmännern, revolutionären Arbeitern und mafiaartigen Kapitalisten sozialökonomisch und politisch durcheinandergeschüttelt wurde. Viele von Mendozas Romanen wurden verfilmt. Empfehlenswert sowohl die Lektüre als auch die Filmversionen, unter anderem von Mario Camus von 1999, des Romans Der Stadt der Wunder. Contrabanda 91.4 91.4 Barcelona Con Niemandsland Barcelona, Stadt des Grauens. Ein neuer schwerer Fall von Päderastie, sexuellem Missbrauch und Behördenversagen erschüttert in diesen Tagen das soziale Barcelona und seine Institutionen. Im Blickpunkt der Kritik steht die DGAIA genannte Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia. Das ist eine Jugendbehörde, die sich für die 20.000 minderjährigen, obdachlosen Kinder und Jugendlichen verantwortlich zeigt und sich um sie kümmert. Der Fall eines 12-jährigen Mädchens, das unter der Aufsicht der Behörde von einer Päderastenbande fast 2 Jahre lang missbraucht und prostituiert wurde, hat die Behörde DGAIA nun in eine schwere Krise gestürzt. Alle diese in sogenannten Risikosituationen befindlichen Kinder und Jugendlichen leben in von der Landesregierung Generalitat autorisierten Einrichtungen und Wohnprojekten, viele davon Subunternehmen. Ausgerechnet in einer dieser privaten Einrichtungen, die ein 45-jähriger Mann führt, wurde das Kind zwischen 2020 und 2021 vergewaltigt und von dem Täter zum Vergewaltigen an sogenannte normale Bürger vermietet. Das Kind, inzwischen 15 Jahre alt, befindet sich mittlerweile unter behördlicher Aufsicht. Polizei und Verantwortliche ermitteln nun gegen alle am Päderastennetz Beteiligten. Die Sindicatura de Greus, der Volksombudsmann, verlangte vor der Presse von den Verantwortlichen eine lückenlose Aufklärung des Verbrechens, um ein neues Konzept zum Schutz von Kindern und Jugendlichen, die unter Behördenaufsicht in städtischen sozialen Einrichtungen leben, zu entwickeln. Der aktuelle Fall hat die Ciudad Vella zum Tatort. Gegen 15 Personen wird von der Staatsanwaltschaft ermittelt. Es gab mehrere Verhaftungen. Die 12-Jährige war natürlich nicht das einzige Kind, das prostituiert wurde. Viele der Opfer wurden zudem unter Drogen gesetzt. Es werden weitere Opfer der Bande gesucht. Man versucht, sie ausfindig zu machen. Das dreckige, schmierige, abartige Barcelona grüßt hier aus seinen stinkenden Abgründen heraus. Die Ermittlungen dauern an. Der Fall Ciudad Vella, Männer aus dem Alltag, wird schon jetzt von Juristen als einer der größten Päderastie-Skandale der Stadt bezeichnet. Musik. 200.000 Legalisierungen. Um den Barcelona-Nachrichtenblock nicht mit dem schlechten Geschmack der vorherigen Nachricht zu beenden, zum Schluss noch etwas Erfreuliches. Die Generalitat von Katalonien hat beschlossen, in den kommenden 2 Jahren 200.000 sogenannte illegal bzw. ohne gültigen Aufenthaltsstatus in Katalonien lebende Ausländer, Ausländerinnen zu legalisieren. Das heißt, ihren Aufenthaltsstatus zu regulieren. Viele dieser Menschen arbeiten nämlich in der sogenannten Economia Sumergida. Sie arbeiten also schwarz, ohne Papiere und sind dadurch natürlich meist besonderem Missbrauch ausgesetzt. Dafür wird eine Reform des Ausländerrechts angepeilt, in welcher es Erleichterungen zur Erlangung der Arbeitserlaubnis geben wird. Und ein kurzer Blick aus dem Fenster, aus dem Studiofenster hier an der Reina Amalia, sagt mir, es ist Frühling, Es wird immer wärmer und man kann bald die Badeklamotten auspacken und in kurzen Hosen durch die Straßen rennen. Viele tun das schon. Schönes Wetter mittlerweile, ab und zu auch mal ein kleiner Regenguss, eine kleine Wolkenwand, aber es dominiert der Sonnenschein. Teil unserer Sendung Niemandsland Kino. Ich war im Kino, jawohl, im Maldà-Kino, einem der ältesten Off-Kinos hier in der Stadt Barcelona. und habe den Film Conclave gesehen, den britisch-amerikanischen Film von Edward Berger. Der Papst ist tot. Der Heilige Stuhl ist vakant. Der Film Conclave ist von 2024 und erzählt die Geschichte, den Thriller, von einem Konklave, das heißt von einer Papstwahl. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Robert Harris. In dem Film spielen unter anderem Ralph Fiennes, Stanley Tucci und John Lithgow, die Kardinäle aus verschiedenen Ländern, die bei einem Konklave zusammenkommen, um einen neuen Papst zu wählen. Ja, das ist total aktuell. Man hat es ja erlebt. Die Medien haben uns ja eine Woche lang mit diesem Konklave-Rummel in Atem gehalten. Als gäbe es nichts Interessanteres auf der Welt, als diese alten Männer in der Konklave zu verfolgen, wen sie da wohl aufstellen würden. Was ist passiert? Das heißt ein Herzinfarkt, aber... Sie wissen, wie Gerüchte sich verbreiten und über eine Milliarde Seelen gebannt zuschauen. Gut, Kardinal Lawrence, die Verantwortung für das Konklave fällt offenbar Ihnen zu. Die Aufsicht über das Wahlverfahren ist eine Pflicht, die ich nie glaubte wahrnehmen zu müssen. Sie müssen isoliert werden und abgeschirmt von allen Nachrichten, die Ihr Urteil beeinflussen könnten. Verstehen Sie? Gut, das Konklave. Der Film wurde Ende August 2024 beim Telluride Filmfestival uraufgeführt. Der Kinostart von Konklave in den USA war aber erst Ende Oktober 2024. In Deutschland und Österreich kam der Film sogar noch später, erst am 21. November 2024 in die Kinos. Der Kinostart in der Deutschschweiz war dann noch eine Woche später. Kein vernünftiger Mensch will auf den Papststuhl. Die gefährlichen Männer sind die, die es doch wollen. Bei der Oscarverleihung war Conclave mehrmals nominiert, als bester Film und Ralph Fiennes als bester Hauptdarsteller. Letztlich aber gab es nur einen Oscar für Peter Strogan für das beste adaptierte Drehbuch. Ein paar Worte zur Handlung. Nachdem der Papst an einem Herzinfarkt gestorben ist, versammelt sich das Kardinalskollegium, um ein neues Oberhaupt der katholischen Kirche zu wählen. Einer von ihnen ist der britische Kardinal Lawrence, der als Dekan des Kardinalskollegiums das Konklave leitet. Währenddessen steht Schwester Agnes in diesen Tagen den Nonnen vor, die sich um den Haushalt kümmern. Um was auch sonst. Um spirituelle Angelegenheiten nicht. Obwohl man von uns Schwestern erwartet, unsichtbar zu sein, hat Gott der Vater uns doch Augen und Ohren geschenkt. Sie sollten vorsichtig sein, Thomas. Das ist ein Konklave, Aldo, und kein Krieg. Es ist ein Krieg! Alles wird für Lawrence komplizierter, als der ihm unbekannte Bischof von Kabul, Kardinal Benitez, eintrifft, den der vorherige Papst heimlich zum Kardinal berufen hatte. Der aus Mexiko stammende Kardinal darf nach den kanonischen Statuten an dem Konklave teilnehmen. Die vier, die bei der geheimen Wahl als Hauptkandidaten gelten, sind der liberale italienische Kurienkardinal Aldo Bellini, der erzkonservative Kardinal Adeyemi aus Nigeria, der konservative Kardinal Tremblay aus Quebec und der traditionsbewusste Italiener Tedesco, der Teile des Zweiten Vatikanischen Konzils umkehren will. In der ersten Abstimmung erhält kein Kardinal die benötigte Zweidrittelmehrheit. Währenddessen wartet die Welt darauf, dass weißer Rauch aus dem Schornstein der Sixtinischen Kapelle tritt und der neue Pontifex verkündet wird. Lawrence hofft insgeheim, dass der liberale Kardinal Bellini, ein langjähriger Verbündeter des ehemaligen Papstes, dessen Nachfolger wird. Dem erzkonservativen italienischen Kandidaten Kardinal Tedesco steht er kritisch gegenüber, weil er die Kirche in seinen Augen um Jahrzehnte oder mehr zurückwerfen könnte. Die anderen Kandidaten sind nicht viel besser. Kardinal Adeyemi wäre der erste schwarze und der erste afrikanische Papst der Geschichte, aber Achtung, Achtung, Unheil droht. Seine gesellschaftlichen Ansichten sind fast ebenso konservativ wie die Tedescos. Kardinal Tremblay ist ein machthungriger Mann. Sede vacante. The throne of the Holy See is vacant. Ja, und mehr will ich nicht verraten. Der Film ist sehenswert, wenn auch kein Aufreger und kein Vermittler von großen Erkenntnissen, von neuen Zusammenhängen oder Geheimnissen aus dem Vatikan. Es gibt da aber ein paar skurrile Einzelheiten, die am Schluss offenbart werden, die ich jetzt nicht sage, sonst sprenge ich vielleicht den Spannungsrahmen von Anfang an. Der Film ist auch meiner Meinung nach ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen ängstlich oder vielleicht sogar feige zu nennen, weil er eben Skandälchen aufzeigt und die richtigen großen Skandale, die die katholische Kirche in den letzten Jahren und Jahrzehnten wahrhaft erschüttert hat, nämlich der Päderastie-Skandal, unglaublich, die vielen, vielen Vergewaltigungsskandale in verschiedenen Ländern und natürlich die Finanzskandale und die Geschäfte mit der Mafia und der Banco Ambrosiano und all das kommt hier nicht direkt zur Sprache, sondern wie gesagt, es gibt ein paar Skandälchen. Trotzdem sehenswert. Es gibt eine Sünde, die ich zu fürchten gelernt habe, mehr als alle anderen. Die Gewissheit. Gäbe es nur die Gewissheit und keinen Zweifel, gäbe es kein Mysterium. Und folglich keinen Grund für den Glauben. Konklave, Conclave, Originalsprache Englisch, Italienisch und Latein, Erscheinungsjahr 2024, 121 Minuten Länge, Regie Edward Berger, Drehbuch Peter Straugen, Produktion Alice Dawson, die Musik ist auch sehr schön von Volker Bertelsmann und wie gesagt, Ralph Fiennes als Kardinal Thomas Lawrence, Stanley Tucci als Kardinal Aldo Bellini, John Lithgow, Isabella Rossellini als Schwester Agnes unter anderem. Das war's für heute, meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich verabschiede mich aus dem Niemandsland und wünsche Ihnen schöne Tage, schönes Wochenende und viel Spaß am Leben. Machen Sie's gut. Tschüss, agur, adeu. Und vergessen Sie nicht, egal was die Lautsprecher des Weltsystems auch sagen, Sozialismus ist gut, denn er bedeutet teilen. In diesem Sinne, Chor der großen Staatsoper Peking.